mehr Abwechslung. Up. Never made. 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Body thing. mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. You on a trip. Wir trotzen dem Aprilwetter im Januar. Hallo, hier ist Ben Sandbote aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Ab morgen Abend wird's eng am Hauptbahnhof in Münster. Dann starten nämlich die Vorbereitungen für den Abriss des Hauptgebäudes und der Haupteingang befindet sich dann hinter dem Bahnhof. Was sich für Sie beim Umsteigen zwischen Bus und Bahn ändert oder wenn Sie die Familie am Bahnhof absetzen wollen, das ist morgen früh ab 6 mein Thema. Außerdem ist er natürlich auch wieder mit dabei. Hallo, ich bin's, der kleine Nils. Und jeden Tag rufe ich hier aus dem Studio von Radio Kiepenkerl Leute aus dem Kreis Griesfeld an. Und vielleicht klingel ich morgen ja bei Ihnen durch. Sven Sandbote bin ich und wenn Sie aufstehen, bin ich schon für Sie da. So, was haben wir denn da? Zündkerzen, Bremsklötze, Zahnriemen, Motoröl und Filter. Das macht dann... Jetzt kaufen Sie Autoteile so einfach und schnell wie im Supermarkt. 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Kommen Sie jetzt Samstag zur großen Cocktailmodenschau ab 10 Uhr. Hollard in Südlohn. Das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Starten Sie durch mit den Hyundai Take-Off-Angeboten. Einfach Ihr Wunschfahrzeug mit attraktivem Preisvorteil aussuchen, es günstig finanzieren und sofort mitnehmen. Zum Beispiel den Hyundai i10 ab 8.990 Euro mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Bei allen teilnehmenden Hyundai-Händlern. Mehr unter Hyundai.de. Bei Autohaus Tönnemann in Coesfeld. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Oh, Away.